بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، wir machen weiter in unserer Reihe Angelegenheiten der Frauen. Der Sheikh behandelt hier das Thema: Darf eine Frau ihre Periode unterbrechen durch Einnahme von bestimmten Mitteln? Was ist das Urteil darüber? Und er sagt, ja, wenn es notwendig ist, wenn sie das machen muss, wenn irgendeine Angelegenheit da liegt, dass sie das machen muss und machen sollte und dass es ihr dann hilft in dieser Situation, dann darf sie das machen. Und nachdem sie das genommen hat und ihre Periode dann unterbrochen wurde bzw. dann fertig ist, dann wäscht sie sich ganz normal und sie darf dann beten, fasten und Tawaf machen. All diese Sachen, die ihr vorher verboten waren, sind ihr danach erlaubt. Und er bringt hier einige Fatawas von Sheikh Abdul Razzaq und Ibn Qudama und so weiter, die diese Sache bestätigen und erlauben. Wallahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.